In den Evangelien ist von zwei verschiedenen Personen die Rede. Die Handschriften vom Toten Meer sind wohl erschienen, um neues Licht auf eine seit 20 Jahrhunderten andauernde Verwirrung zu werfen. Louis Carpentier weist auf den tiefgreifenden Widerspruch hin, der in den Evangelien bemerkbar ist, wo nämlich die ganze Zeit zwei verschiedene Personen zu Worte kommen. Eine davon ist ein von Rachegedanken erfüllter Ruhestörer, der verlangt, dass man seine Feinde vor ihn hinschleppe und sie vor seinen Augen ermorde. Er sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und eine andere, eine unbekannte Persönlichkeit, die Worte voller Liebe und Weisheit, ähnlich denen Buddhas und der indischen Weisen, der Bhaktis, spricht. In sämtlichen Evangelien, mit Ausnahme des Evangeliums des Johannes, worin lediglich die zweite Person zu Worte kommt, kann man diesen verblüffenden Widerspruch feststellen. Und aus diesem Grunde sagt man, ich unterstreiche, sagt man, dass die Katharer einzig und allein an das Evangelium des Johannes glauben. Trotzdem behauptet Ambelein, man habe die Katharer mit den Waldensern verwechselt. Seiner Meinung nach waren die Katharer keine Christen, sondern Manichäer, Gnostiker. Sie glauben nicht an eine Einheit des fleischgewordenen Wortes, wie es im Evangelium Johannes verkündet wird. Wie wir bereits sagten, wurde dieses Evangelium mehr als einmal als apokryph, als erdichtet angesehen. Wird es Johannes, dem Evangelisten, zugeschrieben, so wäre es die Zusammenfassung von gnostischen Texten, die dann später geändert wurden. Indem er sich auf die Handschriften vom Toten Meer stützt, behauptet Carpentier, dass die Evangelien zwei verschiedene, damals lebende Personen verwechselt haben, nämlich Jeschua, den Zeloten, einen Nachkommen Davids und einen essenischen Meister aus jener interessanten, mystischen, möglicherweise nicht-jüdischen Sekte, die Ähnlichkeit mit den indischen Yogis, den Philosophen der Vedanta, den frommen Bhaktis und den persischen Sufis hat, und von einem Geiste beseelt ist, der Ähnlichkeit mit dem der ursprünglich hyperboreischen Einweihung hat und der unzweifelhaft Berührungspunkte mit dem arischen Wissen der Hindus aufweist. In den gnostischen Studien Serge Hutins kommt der Begriff essenisch von der hebräischen Wurzel Schase und bedeutet treu. Das Essenertum nimmt seinen Anfang ab dem Jahre 150 vor unserer Zeitrechnung am Ufer des Toten Meeres im Bereich der judäischen Wüste. Seine Hauptgemeinde befand sich in Kirbet, wo die berühmten sogenannten Texte vom Toten Meer entdeckt worden sind. Die Sekte besteht bis zum Jahre 68 nach Christus, zu welchem Zeitpunkt die 10. römische Legion anrückte mit dem Auftrage, die jüdische Revolte zu unterdrücken. Die Sekte von Qumran spricht von einem geheimnisvollen Meister der Gerechtigkeit, der ihnen ein Jahrhundert vor dem Auftauchen des Christus der Evangelium den wahren, verborgenen Sinn der Schriften enthüllt hat und der von den Verteidigern der jüdischen Rechtgläubigkeit zur Folter und zum Tode verurteilt worden war. Die Essäer bzw. Essener bezeichnen sich als die Söhne des Lichts, die einzigen Auserwählten Gottes im Kampfe mit den Söhnen der Finsternis. Sie sind folglich Dualisten. Sie verschwinden im Jahre 70, dürften sich aber an einige gnostische Sekten, an das Christentum des Johannes und vielleicht auch an gewisse Orden der Benediktiner angeglichen haben. Plinius der Ältere sagt über sie, sie bilden eine echte hebräische, mönchische Gemeinschaft, leben in Gütergemeinschaft, führen ein entsagungsvolles Leben und halten eine zur Vergeistigung führende Disziplin. Sie bilden ein Volk ohne Frauen, ohne Liebe, ohne Geld, ein ewiges Volk, worin niemand geboren wird. Sie lehnten die Ehe und das Blutopfer ab und bildeten eine Gruppe von Sektierern, die von den Rechtgläubigen, den Orthodoxen, aus dem Tempel von Jerusalem ausgeschlossen worden waren. Und Flavius Josephus fügt hinzu, ihre Lehre verherrlicht die Loslösung vom Körperlichen. Der Körper ist sterblich und muss sich auflösen, die Seelen jedoch sind unsterblich und stammen aus den reinen Bereichen des Äthers, sie sind lediglich in die Grenzen der Körperlichkeit eingekerkert und werden von einem natürlichen Mittelpunkt aus dahin gelenkt, jenen körperhaften Knotenpunkt zu bilden. Sobald sie sich von den Schlingen der Fleischlichkeit befreit haben, verlassen sie, wie nach langer Knechtschaft, den Körper und erhoben sich glückselig in den Raum. Es kommt einem vor, als ob man die Katharer sprechen hörte. In der essenischen Esoterik fließen pythagoreische Lehren mit alten israelitischen Texten und mit unzweifelhaft brahmanischen und buddhistischen Überlieferungen zusammen. Die Handschriften vom Toten Meer beziehen sich auf jene geheimnisvolle Persönlichkeit, den Meister der Gerechtigkeit, der sehr hoch steht und von dem man nicht sprechen kann, ja nicht sprechen darf. Nun ist also dieser Meister nicht von den Römern gekreuzigt, sondern allem Anschein nach von dem Juden gesteinigt worden. Dadurch findet die seit nahezu 2000 Jahren aufrechterhaltene Anschuldigung des Gottesmordes ihre Erklärung. Es gibt aber noch einen weiteren, für uns interessanten Widerspruch, denjenigen eines magisch-tantrischen Jesus von einer mystischen und gütigen Gestalt, die da bittet: Lasset die Kinder zu mir kommen. Kurz vor der Entdeckung der Handschriften vom Toten Meer hat man in Oberägypten noch andere kostbare Urkunden gefunden, unter anderem das Evangelium des Thomas, die bisher nur durch Anführungen bei Clemens von Alexandrien und bei Origenes zu Beginn des 3. Jahrhunderts bekannt waren. Berichte also, die uns nur in Übersetzungen und nicht in den abhandengekommenen Originalen dieser Verfasser überliefert sind. In dem Buch von Robert Ambelein, Das geheime Leben des heiligen Paulus, wird in fotografischer Wiedergabe die folgende Seite aus diesem Evangelium angeführt. Und Jesus sprach: Zwei haben in dem gleichen Bett geruht, der eine wird sterben und der andere wird leben. Und Salome, Maria Salome, sagt: Wer bist du, Mann? Von woher kommst du, dass du in mein Bett gekommen und von meinem Tisch gegessen hast? Und Jesus sagt ihr: Ich bin derjenige, der von jenem gezeugt wurde, der mir gleich ist und hat mich mit derselben Vollmacht ausgestattet, die meines Vaters ist. Und Salome darauf: Ich bin deine Schülerin.